sarà difficile dare una sintesi di questo contributo. Comunque, collega, come l'ha tentato di mettere insieme la problematica religiosa e la problematica pedagogica, evitando come comune fondamento questo momento, direi, nella mia parola, di fiducia elementare che si esprime nella descrizione dell'esperienza religiosa come dipendenza assoluta. A questo andrebbe forse ripreso nella discussione, non so se possa riuscire a mettere insieme le cose in così breve tempo. Che dovrebbe parlare? Beh, dritte der Verschleißer und Herr Kümmel, ja? Wer jetzt, dann kommen Sie doch erst, Herr Kümmel, ja? Ja, bitte, dann kommen Sie doch eben. Hier haben Sie noch ein unbenutztes Bild. Es ist jetzt ja nicht mehr sinnvoll, mit Referaten zu kommen und sich zu beschränken auf einen Diskussionsbeitrag. Angekündigt hatte ich ja etwas zu sagen über das Verhältnis von Dialektik und Hermeneutik. Und jetzt im Anschluss an den Vortrag von Professor Bollner lässt sich das verhältnismäßig leicht machen, weil ein Hintergrund für dieses Problem in der pädagogischen Durchführung gegeben ist. Es ist hier sicher richtig, mit Professor Bollner zu sagen, dass das im Wesentlichen ein hermeneutisches Verfahren ist, wie er in seiner Pädagogik verfährt, aber der Methode nach verfährt er dabei auch dialektisch. Sodass die Dialektik gewissermaßen innerhalb einer hermeneutischen Gesamtsituation, wie kommt man weiter in einem mittleren Feld mit unbestimmten, unentschiedenen Ausgangslagen, sodass man sich nicht auf feste Orientierungspunkte beziehen kann. Dieses Problem ist in der Tat ein hermeneutisches Problem, ist aber auch das dialektische Grundproblem von Schleiermacher. Und dieses, dass die Hermeneutik dialektisch bei Schleiermacher und dass die Dialektik notwendig hermeneutisch wird und auch notwendig pädagogisch. Das ließe sich nun am Beispiel der Pädagogik sehr schön belegen. Das lässt sich aber in der Dialektik Schleiermacher selber auch sehr schön nachkonstruieren. Also sowohl der hermeneutische Charakter dieser Dialektik als auch ihr pädagogischer Sinn. Und darauf wäre ich dann eingegangen. Aber wenn ich jetzt, ich habe jetzt das Gefühl, dass vielleicht diese heute jetzt an die Pädagogik angeknüpften Dinge und die anderen, die theologischen Fragestellungen mehr enthielten, dass die auseinanderfallen könnten oder dass das im Kopf in zwei verschiedene Sparten gehen könnte. Und um das zu verhindern, wollte ich wenigstens noch eine Bemerkung von der Dialektik her machen, die vielleicht dieses Problem des viel diskutierten unmittelbaren Selbstbewusstseins und die jetzige Fragestellung doch noch in ein Verhältnis setzt. Das geht zwar gewissermaßen nur herum und konstruiert, aber ich will es trotzdem probieren. Das Grundproblem, wie Schleiermacher dieses religiöse Gefühl einführt, ist ja wohl nicht eines, um eine neue Theologie zu entwickeln, also innerhalb der Glaubenslehre, sondern eines für die Philosophie oder anders gesagt, er redet als Philosoph an die Philosophen in dem Sinn, mit der Frage, wie weit die Philosophie selber noch notwendig ein religiöses Element braucht, um überhaupt ihre Aufgabe, den Zusammenhang des Wissens herzustellen und dieses Wissen auf eine Praxis zu beziehen, leisten zu können. Also die philosophische Erfordernis eines religiösen Elements oder Faktors. Und ähnlich hat er schon die Religion bei Kant eine philosophisch legitime Rolle behalten, in der Freiteilung seiner Fragen, einfach auf der Grundlage, und dies bei Schleiermacher ähnlich, dass das Wissen sich nicht aus dem Bereich der Antinomik letztlich herausbewegen kann, wie immer man das anfängt, und dass das Handeln, wenn es seinem Prinzip folgt, auch nicht seines Erfolges sicher sein kann, und dass deshalb wenigstens eine genuin religiöse Frage, was kann ich hoffen, für die Philosophen als Philosophen übrig bleibt. Oder anders gesagt, das philosophische Problem, was ja ein doppeltes Problem ist, wie kann man Sein und Denken verbinden? Oder anders gesagt, wie kann man sich, dass man sich einig werden muss im Denken? Da wären alle einig, aber dieses ist ja nur möglich, wenn man zugleich eine Wirklichkeitsgrundlage findet, auf der diese Einigung im Denken möglich ist. Diese Wirklichkeitsgrundlage zu finden, ist das eigentliche Problem, weil die Denkformen als solche keine unmittelbare Beziehung auf Wirklichkeit oder auf die transzendentale Grundlage haben. Ähnlich ist es in der Situation des Handelns oder des Wollens. Auch da ist diese Aufgabe von Platon her, das Strittige unstrittig zu machen, letztlich nicht lösbar, weil man auch hinsichtlich des Handelns immer zu Formen kommt, die in dieser polaren Struktur entgegengesetzt in Bezugspunkt orientiert werden können. Und weil so gesehen eine Handlungsbasis nicht zweifelsfrei und unstrittig erstellt werden kann. Und deshalb, man braucht etwas Drittes, man braucht es notwendig, was allein den Wirklichkeitscharakter dieses sowohl theoretischen wie praktischen Tuns verbürgen könnte. Und dieses wäre eine Form des Selbstbewusstseins, die er nun mit diesem Gefühl der schlechten Abhängigkeit und so weiter näher beschreibt. Das ist ein philosophischer Terminus so gesehen, also ein dritter Ort, aber ein Ort, der eben vom Denken oder Handeln her gesehen nur ein Ort bleibt. Oder anders gesagt, es bleibt ein Hinweis, dieser Ort expliziert sich eben gerade nicht diskursiv. In der Form des Wissenszusammenhanges oder in der Form des Handlungszusammenhanges. Wenn er sich artikuliert oder äußert, dann auf eine andere Weise oder anders gesagt, es gibt eben von diesem Ort, der diese religiöse Grunderfahrung enthält, keine Theorie, es ist aus ihm auch keine Praxis zu machen, aber er ist trotzdem wirksam oder anders gesagt, es ist der einzige Ort, in dem das ein transzendentales unmittelbar wirksam wird, als Mogen für eine Wissensbewegung und für eine Wollensbewegung. Nicht, das ist klar, wenn Schleiermacher sagt, wenn man sich im Wissen einigen will, muss man sich im Wollen einigen, also im Wissen wollen. Wie soll man sich also im Wissen wollen einigen, wenn man nicht die Liebe zur Erkenntnis hat? Oder anders gesagt, die Rückfrage, wie überhaupt das Motiv der Einigung, das Motiv des Vorwärtskommens, das Motiv des Wissenaneignens, das Motiv des sittlichen Handelns, wie das sich überhaupt konstituiert, das ist weder eine theoretische noch eine praktische Frage im Sinne der Ethik, sondern eine religiöse Frage. Und dieses von daher gesehen, glaube ich, hat hinsichtlich der Frage nach dem Wirklichkeitscharakter des menschlichen Tuns, dieser religiöse Ort, seine konstitutive Funktion, weil eben der Schleiermacher mit Kant der Meinung, dass Absolute nicht gedacht werden kann und auch nicht unmittelbar in das Handeln fällt. Und von daher ausgehend muss in gewissem Sinn die Grundlage erweitert werden, ob der überhaupt so etwas wie eine Bewegung hereinkommt, die man in Richtung erkennen wollen und gut sein wollen konvergent verbinden kann. Das nur als ein Versuch, man kann in gewissem Sinn im Rückbezug auf die Dialektik noch einmal etwas zu fixieren, was vielleicht dann doch die Diskussion von gestern und von heute nicht so auseinanderfallen lässt. Und das könnte man jetzt nun wohl im Rückgriff auf die platonische Dialektik sehr viel genauer machen. Da ist ja das pädagogische Motiv von der Sokratik her auch bei Schleiermacher sehr stark aufgenommen. Dieses, die Frage der bildenden Wissensaneignung oder was überhaupt Wissensaneignung im bildenden Sinne sein kann, im Unterschied zur Kenntnis, die man eben hat und erwirbt. Und da ist auch diese Frage nach den Erkenntnismotiven und nach dem Seinsbezug des Erkennens doch sehr klar, wäre sehr klarstellbar. Also das wäre, wenn ich länger reden könnte, meine Intention, in gewissem Sinn die Schleiermachersche Denklage noch einmal explizit oder expressiv abzubilden auf die platonische und hier in gewissem Sinn dieses beides sich wechselseitig interpretieren zu lassen. Also nach dem Motto, wenn man wissen will, was Schleiermacher meint, müssen wir Plato nachschlagen. Dort steht dann, denn so genau hat er es gemeint.